Erster Israel verlässt Ägypten. Die Menschen gehen weg von fremden Sprachen. Zweiter Juda wird ein heiliger Ort. Gott ist der König von Israel. Dritter, das Meer sieht Gott und läuft weg. Der Jordan fließt zurück. Vierter, die Berge springen wie Schafe. Die Hügel hüpfen wie Lämmer. Fünfter, warum läufst du weg, Meer? Warum fließt du zurück, Jordan? Sechster, warum springt ihr, Berge? Warum hüpft ihr wie kleine Schafe? Siebter, die Erde soll vor Gott zittern. Er ist der Gott Jakobs. Achter, Gott macht aus hartem Stein einen See mit viel Wasser.